Abschnitt 7 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. In stiller Nacht. Auf dem Hof zu Bortingtorbe war verrauscht die Erntefeier. Um die Scheunen, um die Halle wob die Herbstnacht graue Schleier. Graue Schleier um die Schläfer, die, im Bann des Mets befangen, immer noch die Fiedel hörten, immer noch im Rhein sich schwangen. Schleier um zwei Mädchenaugen, die von Tränen überflossen und zu ruhelosem Träumen spät erst beim Gebet sich schlossen. Um den Hof zu Bortingtorbe waren drei nur wach geblieben. War's um Frevel zu belauschen? War's um Frevel zu verüben? Einer schweift am nahen Walde, zwischen Heidekraut und Ginster. Oh, wie war sein Herz so zornig, oh, wie war sein Mut so finster. An der Buche kalte Rinde, presst er die erglühte Wange. Ächzend, wie ein wundes Wesen, sank er hin am Hügelhange. Einer glitt vom Stubbelfelde, huschig zu des Zaunes Latten, huschig wie vom Stall zur Scheune eines Marders flücht'ger Schatten. Flink empor am Stamm der Birke wand er sich und im Geäste, dunkel wie die dunklen Blätter wiegt er sich gewiegt vom Weste. Einer wie auf Diebeszehen schlich vom finstern Erlenhagen, wo am Bach zerstreut der Knechte rauchgeschwärzte Hütten lagen. Nächst dem Herrenhaus gekauert, duckt er sich und lauschte, lauschte. Tiefes Schweigen, dann ein Rascheln, wie wenn Rohr und Reisig rauschte. Dann ein Knittern und ein Knirren, wie beim Planken übersteigen. Dann ein Glühn, der wilden Katze heißrer Schrei und tiefes Schweigen. Durch das große Saalgebäude ging ein Hall, es dröhnt und pochte, ob sein guter Geist die Nähe arger Geister ahnen mochte. Arge Geister, rote Schlangen, die sich reckten, die sich ballten, zischten, zuckten, schlüpften, schossen, durch die Fugen, durch die Spalten. Rote Schlangen, rote Flammen, überstürzten sich im Rennen, wildes Brennen an der Sohle, hoch im Giebel wildes Brennen. Faltenreich im Hauch des Windes wogt ein Kleid von Rauch und Feuer um das Strohdach, um die Wände, von der First zum Grundgemäuer. Weh dem Leben in der Lohe, immer stürzte aus den Bränden, bleich entsetzt ans Tor der Scheune, schlug sie hart mit beiden Händen. Hilfe, rettet Hildegunden, machtlos und mit schwerem Keichen liegt der Graf betäubt am Boden und sie will nicht von ihm weichen. Doch der Schrei der Messerscharfe weckte nicht die wüsten Träumer, Eiger nur, die kleine Eiger, flog heran und griff zum Eimer. O, die Bären, wie sie schnarchen, plötzlich wie der Erd entwachsen, auf des Hofes Mitte ragte Elmars Haupt des finstern Sachsen. Gero hüpft an ihm vorüber, unterm Arm ein rauchend Bündel. Ach, mein Scharlachkleid, ich sterbe, helft, wo steckt das Dienstgesindel? Falk, nun spanne Fang und Feder, auf der Zofe schrilles Rufen, stürzt er hastig in die Esse, über halb verkohlte Stufen. Hastig, wie der Frank ins Freie, sprang der Sachse in die Flammen, vor ihm schlug die gelbe Lohe, hinter ihm der Rauch zusammen. Prasselnd, brechen, dumpfes Dröhnen, in den Sparren, in den Balken, schirme Gott die zwei Verlassenen, schirme Gott den kühnen Falken. Mut gibt Sieg auf starken Armen, ob ihn Dampf und Glut umwallten, sicher schreitend trug er beide abwärts in des Mantels Falten. Auf dem Stein am Fuß der Linde setzt er nieder seine Bürde, zitternd dankt ihm Hildegunde und der Graf mit kühler Würde. Heulend kamen Knecht und Mägde, rief der Meier, rasch die Kübel, schirrt die Rosse, her die Leitern, seht euch vor, schon wankt der Giebel. Gleich den Gänsen auf dem Eise, hockt nicht da wie festgefroren, Wasser auf die Scheunendächer, denn der Saalbau ist verloren. Flink zu Tanz und Humpen heben, lasst ihr euch zur Arbeit treiben, wartet nur, ich werd es richtig jedem auf den Kerbstock schreiben. Glutengarben, himmelhohe, Mumpelsöhne sind im Rasen, Gott verzeih mir, solch ein Brennen hat der Teufel angeblasen. Gerd, mit wild verworrenen Haaren, wankte taumelnd aus der Scheuer, Blei im Kopf, ins Feuer stierend, schrie er laut, wo ist das Feuer? Armer Gerd, wie mochte tückisch dich dein steter Durst verblenden, jäh in einen vollen Zuber stürztest du mit Haupt und Händen. Eiger sprach durch Tränen lachend, welche Täuschung, Schatz, mein Nasser, heb dein Mündlein, guter Junge, du verirrtest dich zum Wasser. Niese nicht, was kann's dir frommen? Keiner darf Christ helfe sagen, bist du doch ein halber Heide, nur getauft bis an den Kragen. Zwiefach bist du fehlgefallen, denn dein Leibgericht, du Schlemmer, junge Aale, musst du fischen, statt im Eimer, in der Emmer. Drauf der Nasse, musst du fischen, glatte Aale, glatte Schlangen, fängt dich einer, glatte Eiger, hat er keinen Aal gefangen. Isenhart, der alte Meier, riss den Trunknen von der Kufe, und die Lacher und die Gaffer fuhr er an mit scharfem Rufe. Raab, der greise Eschenburger, war am Platz mit Knecht und Kötter, Dodiko vom Eberbronnen kam mit Tietmar seinem Vetter. Merinhard, der freie Bauer, schwang ein Fass in breiten Händen. Oben seh ich nach dem Dache, seht ihr unten nach den Wänden. Krachend brach der Saal zusammen, Funkenwirbel, Aschenfluten, und des Waldes Bäume blickten, rot beschienen in die Gluten. Lautlos starrend auf die Trümmer saß der Graf noch an der Linde. Nur zuweilen haucht er leise Flüsterworte seinem Kinde. Elmar sprach, ein hartes Schicksal, edler Graf, hat euch betroffen. Mir zum Leide, kommt, dem Nachbar steht die Tür des Nachbars offen. Drauf der Greis, dem guten Willen, besten Dank für kurze Dauer, richt ich wohl auf eigenem Grunde ein bescheidnes Winterschauer. Gero rief, ein Weidmannsstückchen, erst den A vom Horst zu zerren, um ihn dann daheim im Käfig edelmütig einzusperren. Gaukler, geh, du bist verraten, dich bezeih ich, hört ihr Männer, feige Rachetat zu üben, ward er zum gemeinen Brenner. Eiger schrie, gemeiner Lügner, nur zum Lästern keck und mutig, Merinhard, der freie Bauer, bis die Lippe blau und blutig. Sprach der greise Eschenburger, Mann, das habt ihr zu beweisen mir und andern, nicht mit Worten, nein, mit Eisen. Elmar maß den Königsboden, stumm, mit feuerheißen Blicken, stürzte vor und stand und wandte ihm verachtungsvoll den Rücken. Vor dem Grafen und der Tochter neigt er sich, doch blieb sein Neigen unerwidert, müde, müde, schritt er durch des Waldes Schweigen. Ende von Abschnitt 7.